Der Medienhype um die Internetplattform Second Life hat seit einiger Zeit nachgelassen. Trotzdem steigen immer noch die Nutzerzahlen. Im Mai waren rund 1 Million Menschen im virtuellen Wunderland online, 3-mal so viele wie vor 2 Jahren. Der Name Second Life ist Programm. Jeder Nutzer bastelt sich seinen Avatar, sein alter Ego im Netz und kann so seine Identität und Umwelt selbst gestalten. Häuser bauen, Bäume pflanzen, Beziehungen eingehen, Geld verdienen und ausgeben, fast alles ist machbar, was im realen Leben auch möglich ist. Unser Autor Tim Zülch war in der virtuellen Welt unterwegs und er ist der Faszination der Fans am zweiten Leben nachgegangen. Hallo alle. Hallo Nixander, Doppelpunkt O, Klammer zu. Schön hier. Ja, Sternchen, GG Sternchen. Sternchen lacht, Sternchen. Mein Avatar macht, was er will. Zu viel Lag. Siehst aber cool aus. Danke, Sternchen, Grins, Sternchen. Mein Name ist Nicole Simon. Ich wohne in Lübeck und eigentlich wohne ich im Netz die ganze Zeit. Ich bin ein sogenannter Digital Native und online gehört für mich dazu wie Warmwasser und Elektrizität im Haushalt. Ich unterscheide immer ein bisschen, dass ich sage, es gibt Menschen, die gehen noch online. Ich bin online, auch wenn das ein schrecklicher Werbespruch ist, aber das gehört halt so sehr zum Alltag dazu, nicht nur online zu sein, sondern auch Dienste, Anwendungen im Netz zu verwenden. Und den Alltag mit einzubinden, wie halt eben ein normaler Mensch heutzutage Telefon und meinetwegen ein Auto in seinen Alltag mit einbindet. Das Haus ist umrahmt von einer Gartenhecke. Ich bin jetzt kurz mal aus dem 8. Stock runtergesprungen, auf den Boden geknallt. Und dieses Haus, auf das ich jetzt gerade zulaufe, ist ein bisschen im nicht viktorianischen Stil, aber so ein Steinhaus mit Ornamentfenstern und nicht dazu passenden Türen gebaut. Daneben ist ein kleiner Big Ben und direkt daneben wohnt jemand, der hat eine chinesische Pagode dahingesetzt. Ich laufe gerade auf einen Springbrunnen zu oder so eine Art Springbrunnen. Und in dem Wasserfall fliegen kleine Tauben nach oben und machen strahlend weiße Sterne. Hi. Hi. Wie hast du mich denn gefunden? Sternchen am Kopf kratzt Sternchen. Bin Reporter und suche Bewohner im Second Life. Lol, alle Reporter sehen ja fast gleich aus. Ich hab noch keinen hier getroffen. Ich schon. Sternchen grinst Sternchen. Das hier ist Internet 3D. Dann erzähl mal. Ich bin Tim, bin 19 Jahre alt, mache gerade Zivildienst in einem Krankenhaus. In Second Life heiße ich Ratio T Retired, bin ca. 1,80 groß, blonde Haare und sehe fast so aus wie im wirklichen Leben. Ich habe das 7-Sterne-Hotel aus Dubai nachgebaut und ich denke, es ist mir relativ gut gelungen. Also mir gefällt es selber und ich habe auch gute Resonanzen darauf bekommen. Und jetzt verkaufe ich das Gebäude. Also ich stehe jetzt hier im Erdgeschoss vor einem Teleporter. Man kann sich teleportieren, das geht ziemlich ratzfatz. Dazu klickt man einfach einen Teleporter an, wählt die Etage, dann gibt es hier einen Button, der nennt sich Energize und den klicke ich einfach und dann geht es eigentlich schon los. Und jetzt bin ich in der 3. Etage. Ich teleporte dich mal. Was muss ich machen? Auf OK klicken. Okay. Hi. Hi. Cool hier. Ist das deine Insel, Sternchen, staunt Sternchen? Naja, mit noch ein paar anderen. Noch nicht viel los, was? Es kommt noch. Wir sind gerade am Anfang, Sternchen, GG, Sternchen. Mein Name ist Malte Maas aus Düsseldorf, bin gerade 32 geworden und habe mich direkt nach der Schule mit zwei Kollegen selbstständig gemacht. Wir haben eine Firma gegründet, 3D-Animation, Computergrafik mit Animotion Graphics, die dann zur GmbH geworden ist. Und dann mit der Zeit langsam, aber sicher immer mehr gewachsen ist. Mittlerweile sind wir knapp 30 Leute, haben unsere Arbeit irgendwie auf 4 Standbeine ausgedehnt. Also Internet kam sofort dazu. Dann eben auch die Programmierung von Anwendungen, die Programmierung von Spielen und jetzt auch Second Life. Wir befinden uns hier auf der Insel von meiner Firma. Hier ist noch nicht viel drauf. Das ist erstmal nur ein flacher Boden, um zu modellieren, um Sachen zu bauen. Das ist nur eine SIM, 256 mal 256 Meter. Und wir wollen hier halt unsere Repräsentanz aufbauen und das auch als Ort nutzen, an dem wir bauen und entwickeln. Das erste Mal, wenn man in Second Life reinkommt, steht man halt da, hat wie jeder das Gleiche an und weiß erstmal überhaupt nicht, was man machen soll. Weil es gibt ja keine Aufgaben und es gibt keine Ziele, sondern ich kann dort machen, was ich eigentlich will. Man hat ein Konto und kann dann quasi direkt von der Kreditkarte oder von PayPal auf sein Second Life-Konto übertragen. Also man könnte jetzt sofort sagen, hier, gib mir 5000 Linden-Dollar, das sind vielleicht 20 Euro. Und gehe auf Kaufen und dann werden die von PayPal auf mein Second Life-Konto übertragen. Das geht blitzschnell und das Geld kann ich dann sofort hier im Shop wieder ausgeben. Und genauso geht das rückwärts. Ich kann vom Second Life-Konto zurück zum PayPal und mir das dann später in bar auszahlen lassen. Ich habe es versucht, nach Augenschein mein Avatar so einzurichten. Ich habe mir zum Beispiel kein Haarteil gekauft, sondern ich verwende weiterhin die eingebauten Funktionen für Haare aus dem relativ einfachen Grund, dass ich das ein paar Mal versucht habe und nicht vernünftig mein Haar aufsetzen kann. Also quasi wie eine schlechte Perücke und habe ich es irgendwann aufgegeben, habe ein paar Mal auf sogenannter Weise random gedrückt und dann kam ein sehr stacheliges Haar heraus. Und das habe ich dann so gelassen. Die Haarfarbe ist einigermaßen meiner, in Anführungszeichen, echten roten Haarfarbe angepasst. Ein bisschen heller als sonst, weil das einfacher geht. Er sieht ein bisschen ungewöhnlich aus. Ist eine Figur aus einem Film. Chihiro. Trägt einen schwarzen Umhang, kann man sagen. Der wird zu den Füßen hin transparent. Und hat dann eben diese weiße Maske, die ich super schön gestaltet finde. Ganz dünne Ärmchen, den sieht man nur, wenn er läuft oder wenn er fliegt, dann, Moment, so genau, dann sieht man die gut. Mhm. Beine hat er nicht, die sind transparent, aber dann eben die Schuhe. Ich wollte mich im Spiel so darstellen, wie ich wirklich bin, weil ich möchte nicht, dass die Leute meine Figur mögen, sondern dass die auch mich mögen. Und das war mir eben wichtig, deswegen habe ich mich versucht, so detailgetreu mich selber nachzubauen, wie es eben ging. Ich denke, ich bin nicht ganz so groß und ich habe auch nicht ganz so viele Muskeln, aber ich habe eben zumindest ein bisschen getrickst sozusagen. Ich habe ein Make-up-Tattoo aufliegen, sodass ich dann ein ganz kleines bisschen auch Sommersprossen habe, wie ich es im realen Leben auch habe. Ich habe halt ein bisschen Lippenstift auf. Das, was ich halt in real auch habe, sind relativ runde Augenbrauen, mandelförmige Augen. Das habe ich ein bisschen nachgemacht. Ich habe mir Augen gekauft, die ein helles Braun darstellen, weil ich die Standardaugen ein bisschen hässlich fand. Und jetzt habe ich also auf meinem Avatar nette, eher real aussehende braune Augen, rote Haare und als Kleidung ziehe ich halt auch trotzdem eine Hose an und ein T-Shirt, weil ich das auch im realen Leben ein bisschen netter finde. Ich habe dann auch ein kurzärmeliges T-Shirt, weil da friere ich nicht in Second Life. Da kann ich auch ein kurzärmeliges T-Shirt anhaben. Man kann sein eigenes Gesicht oder seinen eigenen Körper eben relativ einfach mit ein bisschen wenig Grundkenntnissen in das Second Life, ins zweite Leben, transferieren, indem man einfach sich das Template runterlädt, eine Vorlage für Gesicht, eine Vorlage für einen Oberkörper, eine Vorlage für einen Unterkörper. Und dort passt man einfach nur seinen eigenen Körper, also das Bild seines eigenen Körpers dort an, bearbeitet so ein bisschen, dass die ganzen Nähte ordentlich abschließen, dass es eben nicht komisch aussieht. Und dann kann man das in das Spiel reinladen und auf sein Gesicht drauflegen sozusagen oder drüberlegen. Weiß jemand, wie ich hier einen Job finde? Hab meinen gestern gekündigt, Doppelpunkt P. Echt? Was denn? Tänzer in der Bar. Und, wie viel Linden? 3 pro 10 Minuten. Oder als Escort. Was denn das? Na, wie im First Life. Sternchen, Grins, Sternchen. So, also wir befinden uns jetzt in meinem Jobcube. Das ist praktisch das Arbeitsamt in Second Life. Im Prinzip habe ich das so vorgesehen, dass dort nicht nur Deutsche hinkommen, sondern auch aus aller Welt sich Leute hier einfinden und Jobs anbieten, sowohl als auch nach Jobs suchen und hoffentlich auch welche finden. Ich habe meinen Jobcube in mehrere Kategorien eingeteilt, also die Jobs. Es gibt einmal Newbie-Jobs, das sind zum Beispiel Money-Chairs. Da setzt man sich auf den Stuhl und bekommt alle 10 Minuten 2 Lindendollar geschenkt, einfach so. Das sorgt eben auf dem jeweiligen Land für mehr Traffic. Dann gibt es Unskilled-Jobs, wie zum Beispiel Dancer. Also zum Tanzen muss man eigentlich nur gut aussehen und der Rest machen die Animationen. Dann gibt es noch Skilled-Jobs. Wenn man als DJ arbeiten möchte, dann muss man schon wissen, wie man einen eigenen Stream erstellt und sowas. Also, soweit ich weiß, ist das das erste deutschsprachige Arbeitsamt in Second Life. Ja, und ich mache das hier alles kostenlos, deswegen freuen sich da viele Leute drüber. Ich bin ein sogenannter registrierter Premium-User. Als solcher kann ich ein kleines Stück Land mit 512 Quadratmetern bekommen und da kann ich 107 Objekte draufpacken. Also ein einfaches Fenster, was 4 Rahmenbalken hat und ein Fenster in der Mitte sind schon 5 Objekte. Also kann man keine großen Sprünge machen. Ich habe eine Tastenkombination, Steuerung Shift H, mit der kann ich dann einfach zu Hause ankommen und ich habe halt ein kleines Haus mir gebaut, was irgendwie nur 2 Stockwerke hat und das ist eigentlich nur ein großes Zimmer. Und auf der Rückseite habe ich halt meine Dachterrasse, weil ich eine Dachterrasse klasse finde. Da treffe ich mich dann manchmal mit Leuten oder ich besuche halt andere Leute in deren Haus, was sie vielleicht hübscher gebaut haben, wo sie ein Stück Land haben. Aber ich habe immer einen Platz, wo ich notfalls sagen kann, das ist meins. So, den besten Platz, den ich kenne, das ist hier das International Space Flight Museum. Da teleportieren wir uns jetzt mal hin. Das ist eine Ausstellung und die ist wirklich wunderschön umgesetzt. Thema Raumfahrt, ganz klar Raketen, alles im 1:1 Maßstab. Man sieht schon, die sind gigantisch groß, die werden jetzt hier alle geladen. Die amerikanischen. In welche Ecke? Hier haben wir die europäischen Ariane-Raketen. Ups, die japanischen sind da, die russischen. Oh, das sind die russischen. Da sieht man jetzt Cape Canaveral, Leute, die an Rechnern sitzen, eine Stimme, die irgendwas erzählt. Die arbeiten ja schließlich rund um die Uhr an irgendwas und das wird die ganze Zeit hier live reingestreamt. Hier in diesen Boxen, da kann man einfach reingehen. Da sieht man dann so ein Cockpit von innen, einfach so. Das kann man sich vom Space Shuttle, von der Mondmission. Einfach wieder rausgehen. Hier ist das Cockpit vom Space Shuttle, da muss man von der anderen Seite reingehen. Da sind die Steuerknüppel, die Monitore, die ganze Steuerung. Hier ist der Sitz, auf dem Piloten sitzen. Nach hinten der Blick, rundherum kann man alles sehen. Also ich habe es nicht abgesperrt. Viele sperren ihr Land halt ab, weil sie nicht wollen, dass irgendjemand in ihr Haus hineingeht. Weil das ist ja ein Einbruch in die Privatsphäre. Da schlagen halt wieder diese gelernten Mechanismen zu und man geht auch nicht bei fremden Leuten einfach ins Haus und wenn man irgendwo zu Besuch ist, dann geht man ins Wohnzimmer, wo man reingelassen wird, aber bei den anderen Räumen fragt man dann. Und genau das Gleiche findet ja auch statt und das finde ich spannend an Second Life, zu sehen, wie viele von diesen althergebrachten Regeln und Traditionen man in eine virtuelle Welt überträgt, wo es eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Hi, wer bist denn du? Sternchen, Grins, Sternchen. Du hast ja Flügel. Das kommt vom Vielfliegen. LOL. Und Zähne. Sternchen, Knoblauch raushol, Sternchen. Wer will gebissen werden? Ups. Kannst du auch haben. Hier. Cool. Sind alle so nett hier. Man kann sich einfach irgendwo hinstellen, egal wo man ist, und sagt einfach Hi und dann wartet man, wer darauf antwortet, weil das lesen ja mehrere Leute. Und wenn da jemand drauf antwortet, hi, und dann kommt man da kurz mit dem ins Gespräch, dann ist das eigentlich schon eine coole Sache. Normalerweise wird Englisch gesprochen. Es gibt aber auch Plätze, an denen wird eher Deutsch gesprochen, je nachdem, wo man ist. Hier ist so ein Mädchen, die hat komplett weiße Haut und ganz, ganz schwarze Lippen und Augenringe und Katzenohren, schwarze Haare. Die sieht eher so ein bisschen Gothic-mäßig aus oder keine Ahnung, wie man das nennt, Neon-Punk. Über sowas bin ich auch schon mit Leuten in Kontakt gekommen. Im wirklichen Leben bin ich etwas schüchterner als hier und würde nicht irgendwelche Leute, die mir vielleicht gerade so ins Auge fallen, auf der Straße ansprechen und fragen, hey, wie geht's dir? Also das ist nun absolut nicht meine Art und das ist vielleicht auch eine Art von Belästigung. Das macht aber in Second Life auf alle Fälle nichts. Also hier kann man ruhig jeden anquatschen. Man unterhält sich schneller, tiefer über interessante Dinge mit Fremden. Ich muss halt eben nicht erstmal einen Fremden ansprechen und sagen, du hast gerade irgendwas gesagt, das finde ich interessant, wollen wir uns mal intensiver darüber unterhalten. Sondern man fängt dann halt vielleicht einfach mit dem Gespräch an, da hat jemand Sorgen, Kummer. Das wird dann auch schon mal erzählt und es ist offener und es wird ehrlicher auch miteinander geredet. Man kann sich eben hinter seinem Avatar verstecken, man kann sich richtig dahinter verstecken und man muss hier nicht schüchtern sein oder man muss keine Angst haben, dass der andere denkt, ey, was ist denn das für einer? Man sieht eben, meistens sieht man auch hier gut aus und hat man vielleicht weniger Kontaktschwierigkeiten. Es fehlt noch diese Ebene von, wie klinge ich gerade? Klinge ich gerade fröhlich? Klinge ich gerade grimmig? Das habe ich im Text halt noch nicht abgebildet. Deswegen ja auch die ganzen Smileys und deswegen auch solche Äußerungen wie LOL, damit ich eben andeuten kann, ich lache gerade dabei, was ich sage. Also wir versuchen ein bisschen unsere Kommunikation aus der normalen Welt, die wir gewöhnt sind, nachzuarbeiten und sowas. Und das ist nicht für alle leicht. Wenn man sich zum Beispiel länger mit jemand unterhält über dies und das und wo man fragt dann vielleicht auch, wo derjenige herkommt und was man so macht und so, kann das schon sein, dass man da eben eine Freundschaft schließt. Das geht ganz einfach. Da klickt man einfach auf die Person drauf und sagt Add Friend. Und dann kriegt er die Freundschaft angeboten. Da erscheint dann so eine Dialogbox und er kann dann sagen, eben annehmen oder ablehnen. Ich habe mich noch nicht in Second Life verliebt, obwohl die Chancen natürlich besser sind. Ich bin jetzt über 10 Jahre online und die meisten meiner Beziehungen in den letzten Jahren sind definitiv online entstanden, weil man hat sich halt kennengelernt, man hat sich unterhalten, sehr intensiv, dann trifft man sich vielleicht oder unterhält sich am Telefon. Es gibt eben diese Sex-Animation oder sich Küss-Animation und da kann man dann einfach mit jemand hingehen und beide klicken eben auf diesen Wir küssen uns jetzt und dann passiert das eben auch. Das geht dann natürlich bis ins Bett. Der Avatar wird wenig dabei empfinden. Das ist eher derjenige, der den Avatar steuert dann. Hey, Uno. Ja? Mandeläuglein. Sternchen rot wird Sternchen. Ist noch ein Liegestuhl frei? Schön hier, oder? Hörst du die Wellen? Und das Feuer brennt ganz von alleine. Also ich finde es in Realität sehr schön, mir einen Sternenhimmel anzugucken. Wir haben hier in Deutschland nur leider so selten wirklich schöne und dann ist es meistens sehr, sehr kalt. Man kann in Second Life sich die eigene Uhrzeit einstellen und ich finde zum Beispiel den strahlenden Sonnenschein unangenehm und dann schalte ich meistens auf Morgen- oder Abenddämmerung und manchmal auch auf Nacht und dann kann ich in meinem Haus sitzen, kann eine Laterne anmachen, kann vielleicht einen Grill anschmeißen und Freunde dazu einladen. Wir sitzen jetzt einfach hier und unterhalten uns in dieser Atmosphäre eines Lagerfeuers. Das ist dann schon was anderes, als zu sagen, ja, aber du sitzt doch nur vor dem Computer. In dem Moment gucke ich meine Freunde an und sehe, wir sitzen irgendwo, wo es nett ist und wir hören im Hintergrund vielleicht Wellen rauschen, weil wir direkt am Meer wohnen, können ein bisschen noch einen Sonnenuntergang sehen und sehen die Sterne schon. Normalerweise, wenn ich jetzt nicht großartig vorhab, dann spiele ich von 17 Uhr bis 23 Uhr. Also ist eigentlich relativ lang. Ich genieße einfach, wie ich mein Leben lebe und Teil davon findet halt eben virtuell statt. Ich könnte jetzt auch sagen, das ist Betrug und ich will the real deal, ich will das Echte haben. Dann gehe ich vor meine Tür und stelle fest, es regnet in Strömen. Toll, da habe ich dann meinen Sternenhimmel, kann ich mir nicht angucken, kann ich sagen, nein, gibt es den halt gar nicht. Aber ich kann ihn mir online holen und wenn er mir gefällt, in dem Moment ist doch okay. Man verwechselt es natürlich nicht so sehr, dass man es nun bewusst vertauscht. Ich kenne aber schon irgendwie das Gefühl, dass man gerade, wenn ich zum Beispiel am Wochenende oder so dann schon mal 2 Stunden da drin bin, völlig ungestört, da rumfliege und mit Leuten spreche, dann wieder dahin gehe, ein bisschen baue und mich umgucke oder was kaufe und an meinem Avatar baue, dass, irgendwann, wenn ich dann vom Computer aufstehe, dann plötzlich doch feststelle, ach so, stimmt, es ist ja Samstag, es ist 12 Uhr. Ich habe gerade völlig den Bezug zur Zeit oder zum Ort irgendwie verloren. So, das. Also ich habe mal einen Nachbarn gehabt, der hat irgendwie einen Swimmingpool gebaut und hat sich was drin bewegt und ich habe mich dem genähert und habe dann reingeguckt, da schwamm da ein Hai drin. Und dann kam von ihm der Kommentar, wenn du in den Swimmingpool reingehen willst, musst du erst deine Straßenkleidung ausziehen und einen Badeanzug anziehen. Das ist dann ein bisschen strange. Aber solche Leute gibt es da dann eben auch und die spielen das dann ja eine ganze Ecke intensiver und für die ist es wirklich ein Second Life, wo sich dann auch teilweise was ganz anderes sind. Man befindet sich ja im Prinzip vielleicht nicht persönlich, sondern über seinen Avatar in bestimmten Situationen. Also wenn ich jetzt in einem Club bin und da tanze ich, dann fühle ich mich eben, ich fühle mich nicht, als würde ich tanzen, sondern ich bemerke das eben, dass ich tanze und das macht auf eine gewisse Art und Weise, macht das eben auch Spaß. Oder wenn ich mich jetzt mit irgendwelchen Leuten unterhalte und die machen einen Witz, dann lache ich eben. Das ist eben so, wie das übergeht ins reale Leben. Also hier kann man auch, oder hier werden auch richtige Gefühle erzeugt sozusagen. Ich habe im persönlichen Freundeskreis jemanden gehabt, der hat Krebs bekommen, Mundhöhlenkrebs oder so, der konnte nicht mehr sprechen. Der hat die letzten 2 Jahre seines Lebens fast komplett im Chat gemacht, er war geistig klar. Man hat ab und zu mitbekommen, dass wenn er zur Chemotherapie war, war er nicht ganz so gut drauf. Der hat bis zum Schluss ein erfülltes Leben führen können, in Kommunikation mit seinen Freunden, jeden Tag, die ganze Zeit, immer wann er wollte, was ihm nicht möglich gewesen wäre, wenn er einfach nur mit Leuten hätte reden müssen, weil es war unerträglich, ihm zuzuhören. Es war schlimm, ihn anzusehen, weil der halbe Kiefer wurde weggenommen. Zum Schluss waren wir alle bei ihm auch auf der Beerdigung und der Vater von ihm war davon überwältigt, wie so eine so bunte Mischung von Leuten in Berlin zur Beerdigung seines Sohnes kam und ehrlich davon betroffen war, dass der Sohn halt eben jetzt gestorben war. Und das sind die Menschen, die dahinter sehen. Es ist nicht nur ein Computer oder eine Tastatur. Und man hat Zeit miteinander verbracht, man hat Gefühle investiert und Beziehungen aufgebaut, echte Beziehungen, die zufällig nur halt in einer 3D-Welt stattfinden. Aber das nimmt nicht weg, dass es trotzdem noch Menschen dahinter sind und wir menschliche Kontakte dahinter haben. Glaubst du, Second Life ist die Zukunft? Wenn die ihre Serverprobleme in den Griff bekommen? Ja, und vom Prinzip? Ein bisschen viel Sex und Kommerz. Wie im richtigen Leben. Yep. Sternchen, Snafu, Sternchen. Was heißt denn das? Situation normal, all fucked up. Die Firmen müssen auf alle Fälle viel mehr Präsenz zeigen in Second Life. Adidas haben einen kleinen Laden hier auf einer riesengroßen Insel. Der Laden steht in der Mitte von der riesengroßen Insel. Drumherum ist nichts. Es wäre auf alle Fälle schön, wenn man da die Leute auch direkt von Adidas trifft. Also wenn man Fragen stellen kann, aus was für einem Stoff ist der Schuh. Und ich meine, man kann sich eben die Objekte hier direkt angucken. Man kann sie anziehen. Man kann sich komplett richtig vorstellen, wie es dann eventuell im realen Leben aussehen könnte, wie es sein könnte. Warum kann ich nicht in einen Supermarkt in Second Life hineingehen, mir meinen Einkaufswagen zusammenstellen, irgendwann zum Schluss bezahlen in Second Life und eine Stunde später kriege ich meinen Boten, der genau die Sachen, die ich mir ausgesucht habe, mir jetzt übergibt. Wie kann man diese beiden Ebenen miteinander verbinden, dass ich das bekomme, was ich haben möchte und der Geschäftstreibende trotzdem davon ein Geschäft machen kann? Ich glaube auch daran, dass Second Life sich eben noch unglaublich weiterentwickeln wird. Dass es noch schöner wird, noch schneller, noch mehr Möglichkeiten eröffnet. Und auch sich mit dem Internet verbindet. Also man kann, wenn es so passiert, dann auch in Zukunft noch wählen, ob man das eher 2D betrachten will oder 3D betrachten will. Ich wünsche mir, dass wir uns so eine neue Welt angucken und sagen, was funktioniert jetzt hier auf einmal anders und also wie verändert sich eigentlich die Gesellschaft, wenn wir auf einmal in einem Second Life unterwegs sind und in einer virtuellen 3D-Welt sind? Wie verändert sollte sich unsere Gesellschaft verändern, wenn auf einmal nicht mehr nur Deutsche in Deutschland leben, sondern ich mich mit Menschen aus aller Welt treffe? Das kann ein Amerikaner sein, das kann ein Chinese sein, das kann ein Japaner sein oder jemand aus Afrika und Asien, wenn sie dann momentan Internetanbindung haben und die haben alle ihre eigenen Kultur- und Moralvorstellungen. Vielleicht sagt jemand, wieso läufst du hier ohne Kopftuch rum? Weil wo ich wohne, laufen alle Frauen mit Kopftuch rum. Da sage ich, ich will aber kein Kopftuch haben. So, und also wie entwickelt sich die Gesellschaft weiter und redet miteinander auf vernünftige, möglichst gewaltlose Art und Weise, um sich als Gesellschaft weiterzuentwickeln? Das ist eigentlich meine Idee dahinter, warum ich mich in Second Life rumtreibe. Die Homepage strahlt bei Tag und Nacht, ob Regen oder Sonnenschein. Und die Maus ist immer zu Haus und online ist niemand allein. Und Heimat ist ein großes Wort, da spielt ja so viel rein. Auch global, ich meine, das Internet kann eine Heimat sein. Hallo Heimat. Hast du schon gehört, dass der Server heute wieder down ist? Nö. Wann? Ja, zwischen 15 und 20 Uhr. Wir sind aber GMT plus 1. Ach so, dann 16 Uhr. Mustel, AFK. CU. Bis morgen vielleicht, ich hab noch einen Zahnarzttermin. Ein Weisheitszahn macht Probleme, den lasse ich mir ziehen. Und Heimat ist ein großes Wort, da spielt ja so viel rein. Auch global, ich meine, das Internet kann eine Heimat sein. Real Online Kiss, Leben in einer virtuellen Welt, ein Feature von Tim Zülch. Es sprachen Daniel Sprenger, Marielle Jana Subka und Tim Zülch. Realisation der Autor, Redaktion Karin Hutzler.